es mit einem Lächeln fragt: Na hallo, wie geht es dir? Ja, was sollte ich auch sagen? Alles ist ja soweit ganz gut. Du hast kein wirkliches Interesse, hörst an meinem Misserfolg. Nein, wir haben nichts gemeinsam, außer dass wir Menschen sind. Du bist die größte Zeitverschwendung, deshalb bleib ich lieber still. Kein Thema, sind Fehler. Ja, was sollte ich dir auch sagen? Kein Thema, Stimmfehler. Ich will dir nichts erzählen. Kein Thema, Stimmfehler. Kein Thema, Stimmfehler. Kein Thema, Stimmfehler.